Wir haben ja am letzten Dienstag mit der Apostelgeschichte begonnen, Werden und Wachsen der Gemeinde Jesu, und wir sind ja auch ein Teil davon, ein Teil von der Gemeinde Jesu hier in dieser Zeit. Wir sind in diese Werdegänge des Wachsens mit hineingenommen. Jesus nahm seine Jünger ja 3 Jahre mit durchs Land, um ihnen deutlich zu machen, wer er ist. Sie sollten die Taten verkündigen, die sie gesehen haben, aber auch die Lehre für alle Menschen, die auf der Suche sind nach Heil ihrer Seele in Gott. Heute wollen wir uns beschäftigen mit den Versen 8 und 9, aber ich werde zuvor noch die Verse 4 und die weiteren mitlesen. Jesus sagte, als sie zusammen waren, zu den Jüngern: Jerusalem sollen sie nicht verlassen, sondern warten auf die Verheißung des himmlischen Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du zu dieser Zeit aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ich bin davon überzeugt, dass es ein mulmiges Gefühl für die Jünger war, plötzlich Jesus gar nicht mehr sehen zu sollen. Sie waren ja schon erschrocken, als Jesus gestorben war am Kreuz, er lag im Grab, sie wussten nicht, wird die Verheißung seiner Auferstehung so sich ereignen? Sie schlossen sich ein in den Raum vor Furcht vor den Juden, denn sie gehörten ja zu diesem Jesus, und alle, die zu diesem Jesus gehörten und ihn bekannten, wurden ja erstmal geächtet und verfolgt. Denn das ist doch Götzendienst, an den zu glauben, er sagt, er ist Gottes Sohn. Da hast du doch einen zweiten Gott. Aber nun hat sich Jesus ihnen ja offenbart nach seiner Auferstehung an verschiedenen Orten. Immer wieder mal, nicht kontinuierlich, sondern mal hier, mal da, mal am See Genezareth, mal auf dem Weg nach Emmaus, mal in Jerusalem und zum Schluss nun hier in Jerusalem, wo eben der Herr sagte, hier müsst ihr bleiben. Das ist die Stätte der Offenbarung des himmlischen Vaters. Nirgendwo anders auf der Welt gibt es eine Erstlingsoffenbarung Gottes außer in Jerusalem. Denn dort ist auch Jesus Christus gekreuzigt worden, um offenbart zu machen, dass alle Menschen verloren sind ohne ihn. Offenbart zu machen, dass da nicht ein einziger ist, der gerecht ist, sondern alle sind von Gott abgewichen. Er musste das Opferlamm werden, das der Welt Sünde trug, und die Sünde tilgen, hinwegnehmen. Aber auch das Leben ist dort entschieden, in Jerusalem. Jesus ist auferstanden von den Toten und hat den Tod überwunden. Und jetzt wurde das Leben offenbar. Das Leben, das endlos ist, das ewige Leben. Nicht nur das zeitliche Leben, wie wir das ja von Lazarus kennen oder von anderen, die wohl auferweckt wurden vom Tod, aber wieder starben. Jesus starb nicht wieder. Und alle, die an ihn glauben, sollen auch in Ewigkeit leben. So wie es in Johannes 11 steht, wo der Herr Jesus sagt, wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wunderbare Botschaft. Er wird nicht sterben. Er wird aus der Furcht des Todes herausgenommen sein. Und nun war Jesus aufgenommen vor den Augen der Jünger und war gänzlich unsichtbar und nicht mehr da. Und sie hatten immer noch nicht Pfingsten erlebt. Sie waren immer noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann könnten wir uns vorstellen, dass sie jetzt ratlos waren und bangig waren. Natürlich, sie blieben zu Jerusalem, sie blieben zusammen, sie färchten sich in einen Raum ein, versteckten sich gleichsam wiederum vor dem Volke Israel, vor den Juden und warteten auf das, was ihnen verheißen war. Und zwar, Jesus hat nicht gesagt, warte 10 Tage. Das wäre ja doch noch gut gewesen. Wenn wir wissen, morgen, übermorgen passiert das und das, können wir uns darauf einrichten. Aber er hat nicht gesagt 10 Tage, sondern bald. Kann ja auch ein halbes Jahr sein. Halbes Jahr zu Jerusalem bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Aber wir wissen ja im Nachhinein, dass es nur 10 Tage waren. Aber in diesen 10 Tagen sollten sie warten auf die Zurüstung, um einen wichtigen Dienst zu tun. Nämlich jetzt Zeugen Jesu zu sein. Und zwar von seinen Taten und von seiner Lehre. Taten und Lehren. Sie sollten berichten können, was der Sohn Gottes auf dieser Erde tat und was er verheißen hat. Und wenn wir das jetzt uns gerade sagen, merken wir, wozu auch die wiedergeborenen Christen berufen sind. Sie sollen berichten können von dem, was Jesus praktisch tut im Leben eines Gläubigen oder im Leben derer, die zu ihm kommen. Und was er verheißen hat in Zukunft. Aber um das sagen zu können, muss man ein Zeuge sein. Man muss das ja erlebt haben. Die Jünger waren dabei. 3 Jahre haben sie zugeguckt, was Jesus tat. Sie haben zugehört, was er sagte. Sie haben vieles nicht verstanden. So, dass der Herr oft sagen musste, wie lange muss ich denn noch bei euch bleiben? Seid ihr denn immer noch so unverständlich? Ja, sie konnten es ja noch nicht so fassen. Aber sie haben es gesehen, sie haben es gehört, sie haben darüber nachgedacht, bis sie es auch wirklich innerlich total erlebt haben. Und jetzt kommt die große Aufgabe. Jetzt sollt ihr das den Leuten berichten. Durch euer Leben, durch euer Zeugnis, durch die Lehre, die euch gegeben ist. Diese Erfahrung von der persönlichen Befreiung soll weitergegeben werden. Also ein Zeuge kann ja nur der sein, der was gesehen hat und der was erlebt hat. Wenn ich weiß, ich bin durch Jesus frei geworden, ich muss es wissen, kann ich es auch weitergeben. Wenn ich es nicht genau weiß, was mache ich dann? Naja, es könnte sein, dass ich frei geworden bin von meiner Sünde. In der Bibel steht so etwas. Das könnte ich dann auch sagen. Aber das ist kein Zeuge. Das ist einer, der etwas sagt von dem, der was gesagt hat. Ich kenne einen, der was gesagt hat, was gut klingt. Aber ein Zeuge ist einer, der weiß, dass das wahr ist. Ich weiß, so wie Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß das. Ist mir nicht unbewusst. Ich weiß, dass mir meine Sünden vergeben sind. Das weiß ich. Ich weiß, dass es dadurch geschehen ist, dass Jesus für mich am Kreuz geblutet hat. Ich weiß das. Und ich weiß, dass er nie mehr die Sünden, die er mir vergeben hat, vorholt. Weiß ich auch. Und dafür will ich ein Zeuge sein. Ein Zeuge der Gnade Gottes. Und da kann kommen, wer will, und mich anklagen und sagen, du hast da gesündigt, da sage ich, ja, es ist alles vergeben. Alles vergeben, das weiß ich. Dafür bin ich ein Zeuge. Und als solch ein Zeuge ist jeder der Apostel in diese Welt gesandt worden. Bericht geben von der persönlichen Befreiung, Befreiung von Sünde und Schuld in Jesus Christus. Das macht uns zu Menschen, die nicht nur etwas Wichtiges, sondern das Lebenswichtigste mitzuteilen haben. Denn alle Menschen sind nur auf Durchgang hier. Sie werden geboren und sie müssen sterben. Einige früher, andere später, Miriam Lichy mit 34. Wichtig ist, dass in dieser Zeit die Entscheidung gefallen ist für das ewige Leben in Christus. Es ist das Allerwichtigste. Wichtiger als Essen und Trinken, Wohnen oder sonst etwas. Die Entscheidung für Jesus Christus, er soll mein Herr sein. Und in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, sagt ja der Herr Jesus auch in Johannes 17 über seine Jünger, sind diese nicht mehr von der Welt. Die könnten also direkt sofort senkrecht in die Höhe gehoben werden und weggenommen werden. Sie sind nämlich fertig. Jeder, der sich dieses Evangelium annimmt, in dem Augenblick, wo er wiedergeboren ist, passt er sofort in den Himmel, kann sofort weggenommen werden. Und das wäre das Beste, was der Apostel Paulus von sich und seinem Leben auch sagt. Das Beste wäre, ich wäre beim Herrn, der mich erlöst hat, der mir meine Schuld vergeben hat, der mich vom Tod errettet hat. Wir könnten theoretisch dann sofort weggenommen werden. Aber Jesus hat das mit den Jüngern nicht gemacht und macht das mit uns auch nicht. Nur aus dem einen Grund, weil wir was das Allerwichtigste zu bezeugen haben. Denn wenn er uns wegnähme, gäbe es keinen Zeugen mehr von der allerwichtigsten Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss. Und darum sind wir noch hier. Und darum wurden die Jünger ausgesandt, allerdings nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr hätte sagen können, ihr lieben Jünger, solange ihr nicht angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes, könnt ihr keine echten Zeugen sein. Ihr würdet zwar was erzählen, aber das geht nicht zu Herzen. Das dringt nicht durch, weil es nur von Mensch zu Mensch ist. Und es soll von Gott zu Mensch gehen, nicht von Mensch zu Mensch. Menschen können auch gute Botschaften weitergeben, aber sie bleiben im menschlichen Bereich. Sie wirken nichts Ewiges. Aber Gott will mit den Menschen reden. Jemand, dem die Sünde vergeben ist, der frei geworden ist von der Schuld, bekommt Raum. Und das ist auch sehr wichtig für uns zu erkennen, was bekommt er für Freiraum? Er bekommt Raum zum Leben. Plötzlich hat er Raum zum Leben. Vorher hatte er keinen Raum zum Leben, sondern vorher bewegte er sich in dem Raum des Sterbens. Man will allen wohlgefallen, damit man anerkannt wird, sonst ist man ja, wird man vielleicht depressiv. Das ist alles, sind alles Sterbensprozesse. Ich will in der Gesellschaft irgendwie dabei sein, sonst bin ich ein Außenseiter und dem Tode nahe. Jetzt habe ich in Jesus Christus einen Raum zum wahren Leben. Nur ein Unschuldiger, und wir sind durch Jesus unschuldig geworden, kann überall hingehen. Ein Unschuldiger kann überall hingehen. Er braucht niemand mehr zu fürchten, weil er ja unschuldig ist. Und selbst wenn ihm jemand Schuld unterstellt, hat er, vor Gott gesehen, keine Schuld. Ein Unschuldiger kann überall hingehen. Er braucht sich vor niemand zu fürchten und somit auch nicht vor Gott, dem Schöpfer. Wenn ich unschuldig bin, brauche ich mich vor Gott nicht mehr zu fürchten. Nur wenn ich schuldig bin. Aber in Jesus bin ich unschuldig geworden. Ein Unschuldiger ist nicht verpflichtet, seinen Lebenssinn in der Kürze des Erdenlebens zu suchen oder, wie es andere sagen, vielleicht in der Ewigkeit durch Reinkarnation immer mal wiederkommen und vielleicht in Ewigkeit finden wir dann schon noch zurecht. Nein, er ist nicht mehr verpflichtet, in der Kürze des Erdenlebens diesen Sinn suchen zu müssen. Ein Unschuldiger ist frei für die Ewigkeit. Er ist frei, aus der Ewigkeit schöpfen zu können. Darum sagt der Herr, oder heißt es von dem Herrn Jesus im Hebräerbrief, den wir ja zuvor betrachtet haben, Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das bleibt dann also immer gleich. Unschuldig sein, frei für die Ewigkeit. da sind auch wir mit hineingenommen. Der natürliche, unerlöste Mensch, der Apostel Paulus spricht ja auch mal von dem natürlichen Menschen im Korintherbrief und sagt, der vernimmt ja nichts von der Ewigkeit. Ist über eine Torheit, er kann es gar nicht aufnehmen. Der natürliche Mensch, der unerlöste Mensch, er lebt immer im Gestern. Was will das heißen? Das heißt, er macht immer dasselbe. Das, was er in Erfahrung gebracht hat, das macht er immer wieder, jeden Tag. Ja? So wie ein Baby immer mit der Klappe, immer wieder klappert, nicht einmal, sondern immer wieder aufs Neue. Lebt immer im Gestern. Und wir leben aber nicht nur im Heute, sondern in Ewigkeit. Das ist das Neue. Ein Gotteskind lebt in der stetigen Vorwärtsbewegung, immer in dem Neuen. Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 17 und 18, dass wir ja beschenkt worden sind mit dem Heiligen Geist, mit dem neuen Leben, und wir kommen immer von einer Klarheit zur anderen. Das heißt, wir bleiben nicht nur in einer Klarheit stehen und machen jetzt immer dasselbe, dieselbe Klarheit, jeden Tag dieselbe Klarheit. Nein, jeder Tag ist ein kleiner Schritt weiter in eine neue Klarheit. Wir erleben jeden Tag mit Jesus etwas, was wir gestern nicht erlebt haben. In einer neuen Führung, in einer neuen Konversation mit dem anderen. Das ging gestern noch nicht, heute ging es. Das ist ein Vorwärtsgeführtsein in Jesus, ja? Von einer Klarheit zur anderen. Oder wie es ja auch der Herr sagt zu den Jüngern, Johannes 16, Vers 13, der Geist, der da kommt, der wird euch leiten. Ja, leiten ist ja auch eine Vorwärtsbewegung. Leiten auf einem Wege. Es geht dort immer weiter. Immer eine neue Erfahrung. Das heißt, wir leben nicht im Gestern, sondern wir leben eigentlich aus der Zukunft für die Zukunft. Das sollte den Jüngern deutlich sein. Das geht aber nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn, wie sagte es schon der Herr Jesus dem Satan gegenüber, als der Satan ihn versuchte, im Blick auf den Hunger, auf die Leiblichkeit, macht ihr doch Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Gut, er braucht das auch. Sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Davon lebt er. Und das jegliche Wort, das heißt eine kontinuierliche Zuwendung. Wir können sagen, das Brot hier auf der Erde, das ist ein Leben im Gestern. Das machen wir immer wieder. Nichts Neues. Nichts Neues. Gutes Brot kann mal anders schmecken, aber in Wahrheit machen wir nichts Neues. Es ist immer alles das, was wir von gestern noch kennen. Dass wir wieder was essen müssen und wieder was essen, ja? Von dem lebt der Mensch nicht, sondern von dem Worte Gottes, das leitet immer weiter. Darum heißt es ja auch in diesem auf der einen Seite schweren, aber auch durchdringenden, zur Ehre Gottes geschriebenen Klagelieder des Jeremia in Kapitel 3, da wird ja zuvor gesagt, manch einer könnte sich ja damit identifizieren, was er alles so erlebt und macht und tut. Aber dann heißt es hier, ich hoffe doch darauf, und das sagt meine Seele mir, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen dieselbe von gestern. Nee, sie ist neu. Sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Also wir leben und sollen als Kinder Gottes nicht im Gestern leben, sondern in dem, was wir Neues empfangen. Jeden Tag empfangen wir Neues von Gott, das vielleicht Ähnlichkeiten oder Anknüpfungspunkte an das Vergangene haben kann, was wir schon erlebt haben. Aber es ist nicht mehr nur deckungsgleich, sondern es geht weiter. Wir leben jeden Tag einen Schritt weiter. Jesus sagte zu den Jüngern, und das ist ja, wir lesen das ja für uns, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet das empfangen. Ihr gehört zu mir, ihr braucht das. Also, dieses Zeugnis des Lebens kann nur dort verkündet werden, wo die Kraft Gottes, der das Leben ist, der nämlich durch diese Kraft, die Kraft der Hölle, zum Schweigen gebracht hat, entgegenwirkt. Diese Verkündigung, so sollte es den Jüngern gesagt werden, ihr könnt nur durch diese Kraft Gottes, der Kraft des Satans in dieser Welt entgegenwirken. Ohne diese Kraft, dann bleibt lieber zu Hause. Also sage ich mal so, ja, bleibt zu Jerusalem, wartet auf diese Kraft, lauft nicht los. Ihr habt nichts, was ihr dem Satan entgegenhalten könnt, seiner Macht. Ihr braucht die Kraft des himmlischen Vaters im Heiligen Geist. Das menschliche Zeugnis ohne Bestätigung durch die Kraft des Heiligen Geistes dringt also nicht durch, sondern bleibt im menschlichen stecken. Dem Geist des Widersachers Gottes, dem Satan, muss der Geist des Lebens entgegengesetzt werden. An dieser Stelle merken wir vielleicht auch als Kinder Gottes, wie fehlgeleitet unsere Diskussionen oft sind mit dem Nächsten. Wir warten nicht darauf, was der Herr sagt. Und wir reden sehr viel, aber wir erreichen wenig, manchmal überhaupt nichts. Und das ist so wichtig, dass wir als Kinder Gottes das auch annehmen und sagen, Herr, ich will gerade in dieser Situation reden, was wichtig ist. Hören ist ja manchmal noch wichtiger als das Reden. Wohl dem, der lange hören kann, ohne reden zu müssen. Obwohl, es bäumt sich ja manchmal in uns auf, da möchten wir gerne auch was dazu sagen. Und dann können wir gar nicht abwarten, bis der andere endlich mal fertig ist mit seiner Rede. Aber wohl dem, der warten kann, der auf diese Führung im Geiste Gottes warten kann. Denn Jesus sagt von dem Satan, dass in ihm ja der Geist der Lüge ist und des Todes. Er ist ein Mörder von Anfang an und er ist ein Lügner. Und dieser Lüge muss begegnet werden können. Und das ist nur durch den Geist der Wahrheit möglich. Da kann der Lüge des Satans in dieser Welt begegnet werden. Nicht, wir können mit ihm nicht diskutieren, sondern es muss das Wort des Herrn sprechen können. Deswegen steht ja auch im Epheserbrief, im Kapitel 6 zum Beispiel, dass von der Waffenrüstung zieht an den Harnisch Gottes, damit ihr Widerstand leisten könnt. Harnisch Gottes heißt doch, ich muss beschenkt sein vom Herrn. Ich muss unter seiner Führung stehen. Sonst kann ich keinen Widerstand leisten gegen die Anläufe des Widersachers. Denn wir waren zuvor, in Epheser 2, Vers 1 und 2 steht es, wir waren zuvor auch Finsternis, wie der Satan. Nun aber sind wir Licht im Herrn. Das ist diese Botschaft, die Jesus hier sagt, bevor er vor den Augen der Jünger einfach aufgenommen worden ist in den Himmel. Ihr müsst warten, ihr braucht das. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Zeugen, und zwar Zeugen nicht nur im Blick auf die Verheißung, die der Herr gegeben hat, die Verheißung des Lebens in Ewigkeit, sondern Zeugen im Dienen auf dieser Erde, Dienstgesinnung. Einmal sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, wer der Größte unter euch sein will, der sei jedermanns Diener. Das ist auch ein Zeugnis. Das heißt, das Leben steht dahinter. Nicht nur das Erfreuen der Verheißungen, was ich alles kriegen kann als Kind Gottes, sondern jetzt ein Zeuge des Lebens sein im Dienen. Paulus hat das für sich durch den Heiligen Geist erkennen können und sprach er darüber, was er nur für auf dieser Erde tut. Wer lebt jetzt? Er sagt, Christus ist mein Leben. Ich lebe aber nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist was ganz Neues. Nur dadurch, dass Christus in mir lebt, kann auch Christus durch mich zum Nächsten reden. Und nur das bringt Frucht. Das bringt echte Entscheidung für die Ewigkeit oder gegen die Ewigkeit. Christus ist mein Leben. Das Zeugnis der Kinder Gottes ist auch die Predigt zur Einladung zum Leben mit Gott in Jesus und dabei den Hinweis, dass es auch eine Abrechnung über diesem Leben gibt, ein Gericht gibt. Wer nicht für Jesus ist, ist gegen ihn und verfällt dem ewigen Gericht, wo es kein Zurück mehr gibt. Der Apostel Paulus hat das so gepredigt in Griechenland, in Athen, Apostelgeschichte 17. Er hatte ja den Athenern bescheinigt, dass sie wohl irgendwie auf der Suche nach Gott sind. Sie haben viele Altäre, Götteraltäre und wollen diesen huldigen und haben aber auch noch einen Altar, für den sie keinen Namen gefunden haben. Und diesen Gott wollte nun der Apostel Paulus ihn verkünden. Und da sagt er dann zu ihnen, Gott hat über die Zeit eurer Unwissenheit in Vers 30 hinweggesehen. Nun gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn, und jetzt kommt auch der zweite Teil, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, das ist Jesus Christus, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt. Also beides gehört in das Zeugnis, das die Jünger weitergeben sollten. Nicht nur ein Wohlfühl-Evangelium, kommt zu Jesus, dann wird alles gut, sondern du brauchst Jesus, damit du nicht ewig verloren gehst. Das ist das Fazit, dass du nebenbei auch noch ein paar Sachen hier in der Welt kriegen kannst, die du brauchst. Das ist auch wahr, aber das ist nicht das Eigentliche. Wir folgen nicht Jesus nach, um ein materiell gutes Leben hier führen zu können, sondern wir folgen Jesus nach, weil er uns befreit hat vom Tod und von der Sünde und wir ewiges Leben bei ihm haben. Das ist diese Botschaft, denn es gibt ein Gericht über alle, die dieses Heil in Christus nicht annehmen. Ein Gericht zur ewigen Verdammnis. Ich weiß, dass viele Menschen dieses Wort auch nicht hören können, deswegen erfindet man Lehren, wo dies nicht mehr so stark in den Vordergrund gesetzt werden kann. Alle werden selig. Nein, es gibt eine ewige Verdammnis und kein Weg mehr zurück aus dieser Verdammnis zu dem Heil in Christus. Gottes Liebe zur Erlösung soll deutlich gemacht werden, zur Gerechtigkeit, die in ihm ist, und auch deutlich gemacht werden, dass es ein Gericht zur Verdammnis gibt. Im Römerbrief hat der Apostel Paulus, der ja beseelt war vom Heiligen Geist, auch geschrieben, in Römer 1, Vers 18, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen. Es wird offenbar werden. Zeugendienst ist also Nächstenliebe und Auftragsdienst. Drei Dinge sollen Kinder Gottes aus Dankbarkeit zu Jesus Christus tun. Von Golgatha und der Auferstehung des Herrn zu reden. Das ist das Lehren. Lehren, was durch Golgatha geschehen ist und die Überwindung des Todes. Das Zweite, die Menschen ermutigen, ihr Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Ich lese gleich das aus dem Matthäusevangelium, wo nämlich diese Dinge tatsächlich auch angesprochen werden. Und das Dritte, die Neugewonnenen zu begleiten vor dem Rückfall und sie zu bewahren. In Matthäus 28 sagte der Herr, geht hin, lehret, taufet und bewahrt sie, begleitet sie. Lehret sie alles halten, was ich gesagt habe. Ladet sie ein. Taufe ist ja ein Zeugnis. Wir haben es ja auch hier am Anfang der Apostelgeschichte gelesen. Die Wassertaufe ist ein Zeichen der Buße. Ist nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist. Es braucht für das neue Leben die Taufe mit dem Heiligen Geist. So wie Jesus das zu den Jüngern sagte. Die Jünger waren ja auch mit Wasser getauft. Aber das war noch nicht das Wichtige. Das Wichtige war, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Wassertaufe macht euch noch nicht zu Zeugen. Das ist nur ein Zeugnis, dass ihr Erlösung braucht. Deswegen hat Johannes getauft mit Wasser, aber Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, tauft mit dem Heiligen Geist. In Markus 16, auch in allen Evangelien wird das ja angesprochen. Ich lese uns mal die vier Stellen hintereinander. Einmal in Matthäus 28, Vers 18, wo es heißt, mir ist gegeben alle Gewalt, spricht der Herr im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und in Markus 16, 15, Vers 16 heißt es auch von dem Missionsbefehl, dass diese drei Dinge getan werden sollen. Vers 15 und weitere, geht hin in alle Welt, also verkündet, seid meine Zeugen, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der kann auch getauft sein und er geht dennoch verloren. Lukas 24, da hat der Herr auch den Jüngern schon nahegebracht, obwohl sie das ja alles noch gar nicht so richtig verstanden. Das kam ja erst zu Pfingsten. Da ging das, wir sagen als Menschen, das Licht auf durch den Heiligen Geist. Vorher ging das Licht nicht auf. In Lukas 24, Vers 47 sagte Jesus, ich lese mal Vers 46, steht doch geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Und das gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und ihr seid dafür Zeugen. Ihr seid Zeugen. Das sagte der Herr jetzt den Jüngern schon vor Pfingsten. Aber jetzt an der Apostelgeschichte sagt er, jetzt wartet, ihr werdet dann meine Zeugen sein. Aber ihr sollt es auch sein. Ihr seid Zeugen und es wird euch dann gegeben, meine Zeugen sein zu können. Ja? Und in Johannes 20, im vierten Evangelium, Vers 21, da sprach Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch, als er auferstanden bei ihnen erschien. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich mein Vater gesandt hat. Und als er das gesagt hat, blies er sie an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist. Genau wie mich der Vater gesandt hat, wenn Jesus uns sendet, wie er vom Vater gesandt worden ist, braucht es dieselbe Ausrüstung. Sonst können wir gar nicht, wie er als Gesandter, Gesandte sein in dieser Welt. Wir merken also, das Menschliche zur Evangeliumsverkündigung wird uns völlig aus der Hand genommen. Und das Geistliche wird uns geschenkt zu dem jeweiligen Dienst, zu dem wir berufen sind. Wie es Petrus ja auch sagte später, ein jeder diene, ich sage mal das Wort nur dabei, nur mit der Gabe, die er empfangen hat. Er soll aufpassen, nicht mit einer anderen zu dienen, denn da macht er vieles kaputt. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wenn er das tut, dann ist er im Auftrag des Herrn unterwegs. Also, ein Kind Gottes, das Jesus als persönlichen Heiland ja erlebt hat, kann und darf sich dieses Zeugenauftrages, so wie die Apostel, die Jünger, nicht entziehen oder schämen. Weil es um das Ewige geht. Hier geht es nicht um das Zeitliche, um ein korrigiertes, zeitliches, gutes Leben. Benimm dich anständig und so weiter. Darum geht's gar nicht, sondern es geht um die Ewigkeit, die für jeden Menschen jeden Tag beginnen kann. Und darum, mir fiel dabei auch auf, Petrus, der ja wirklich viel mit Jesus erlebt hatte. Vor Pfingsten schämte er sich noch, zu dem Namen zu bekennen, aus Furcht. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Er hat gesagt, den kenne ich gar nicht. Nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Aus Angst. Nach Pfingsten hatte er diese Furcht nicht mehr. Da hatte er die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und wurde ein Zeuge Jesu. Ja, ich gehöre zumindest auch einer von ihnen. Genau dieses. Hier haben wir den Gegensatz. Ja? Darum sagt Jesus, dass wir uns nicht seiner und seiner Worte schämen sollen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir auch uns zu ihm bekennen. Der Apostel Paulus wiederum sagt auch in Römer 1, und das sind ja so Worte, die nicht nur nebenbei ausgesprochen werden, sondern sie haben Substanz. Er sagt in Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und dann begründet er es auch. Warum? Ich schäme mich nicht, weil es eine Kraft Gottes ist, die alle selig macht, die daran glauben. Ich schäme mich nicht, denn mich hat sie auch selig gemacht, diese Kraft Gottes. Das Evangelium hat mich in einen neuen Lebenszustand versetzt. Ich schäme mich dessen nicht, sondern ich sage, ich bin ein Christ, ich gehöre Jesus. Ob die anderen das akzeptieren oder nicht. Und nun kam der wunderbare Auftrag, dass das nicht nur im engeren Kreise verkündet werden soll, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf die Apostel kam, sondern das sollte ausgebreitet werden, das Evangelium, an dem Ort zu Jerusalem und in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde, Ende der Welt. Warum? Weil das Evangelium, und das dürfen wir nie vergessen, und ich freue mich, auch in der Gebetsstunde hat jemand gebetet, dass wir doch daran denken sollen, dass es alle Menschen angeht, das Evangelium, dass wir jedem das schuldig sind. Und wir sind es unseren Nachbarn schuldig, wir sind es unseren Mitmenschen schuldig. Keiner ist ausgeschlossen, auch die schwierigen Menschen nicht. Die schließen wir ja ganz gerne immer aus unserem Herzen zumindest erstmal aus. Denen sagen wir das nicht. Die sind mir zu kompliziert und zu schwierig. Alle sind da eingeladen, ja? Deswegen soll das nicht nur jetzt in Jerusalem bleiben, sondern es soll durch die Kraft, aber wiederum nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, ein Zeugnis sein, was bis an die Enden der Erde geht. Mit Pfingsten in Kapitel 2, Vers 1 begann die Verkündigung zu Jerusalem. Und nach der ersten Verfolgung in Kapitel 8 setzte sich dann das Evangelium in der Umgebung fort, in Judäa und Samaria, weil die Gläubigen aus Jerusalem weggingen, wo sie verfolgt worden sind. Und Philippus, der wurde gebraucht sogar für den ersten Startpunkt nach Afrika, indem er nämlich dem Kämmerer aus dem Mohrenland Zeugnis geben durfte. Und der ging nach Äthiopien, der kam ja daher, nicht? Und nahm das Evangelium als einer, der sich Jesus übergeben hat, an. Und ab Kapitel 13 ging das Evangelium dann weiter nach Kleinasien und Europa, durch den bekehrten Apostel, dem Saulus zum Paulus vor Damaskus. Das Evangelium nahm also seinen Lauf, wie es der Jesus sagt. Erst in dem Moment, wo ihr den Heiligen Geist bekommt, die Kraft des Heiligen Geistes, dann geht's los, unaufhaltsam. Ihr dürft dabei sein, wenn ihr aber nicht dabei sein, hätte er sagen können, dabei sein wollt, dann werden andere sich senden lassen. Die Kraft des Heiligen Geistes hat nur dieses Ziel, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Dazu ist es hier gegeben. Und der Herr sagte auch schon in Matthäus 10, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten in Israel. Das Evangelium geht durch die ganze Welt und auch wieder zurück nach Jerusalem zu der Erweckung des Volkes Israels am Ende der Tage. Der Zeugendienst, das will ich noch da hinzufügen, soll ja im Wort geschehen. Zeugendienst. Der Herr Jesus sagte ja auch in Matthäus 10, was ich euch sage, das predigt. Was ich euch sage. Das ist natürlich eine große Herausforderung für jeden, der im Zeugendienst steht, zu hören, was sagt der Herr eigentlich zu mir. Was soll ich denn weiter sagen? Das ist ja auch im Gebet immer wieder ein Ringen darum. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ich euch sage, spricht der Herr, das predigt. Was ihr hört ins Ohr, das predigt auf den Dächern. Das sagt weiter. Also keine selbsterdachten Zeugnisse, sondern Gottes Wort allein ist Maßstab zur Einladung zu Gott, zum ewigen Leben. Nicht Gefühle oder eigene Vorstellungen sind entscheidend, allein das Wort Christi im Heiligen Geist. Denn im Römerbrief sagt auch der Apostel Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes, nicht durch das Wort der Menschen, durch das Wort Gottes. Im Alten Testament tadelte ja der Herr diejenigen, die sich aufmachten, selbst ihre Träume und Visionen zu predigen vor dem Volk. Und er sagt in Jeremia 23, ihr könnt das nachlesen ab Vers 26, es ist schlimm von denen, die da ihre Gefühle, ihre Visionen und Träume berichten. Die sollen das ruhig tun, aber wer mein Wort hat, der predige mein Wort. Denn durch das, was diese Propheten dort im Alten Testament an ihren Träumen und Visionen weitergegeben haben, verführten sie das Volk. Sie banden nicht das Volk an den lebendigen Gott, sondern sie banden das Volk an sich. Wer mein Wort hat, der predige mein Wort. Denn Träume sind Stroh. Wort Gottes ist Weizen, der ernährt. So steht es dann auch in diesen Versen. Hier erkennen wir ganz neu, dass wir nichts Besonderes an Gefühlsmäßigem brauchen, sondern in Christus haben wir alles, wie es Kolosser 2, Vers 9 heißt, in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das Evangelium wird sogar, und ich komme da zum Schluss, sogar noch im antichristlichen Reich verkündigt, wenn wir in der Offenbarung lesen, im Kapitel 14, dann werden nochmal Engel ausgesandt, das ewige Evangelium zu verkündigen. Ab Vers 6 heißt es dort, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet ihn an, den Herrn, der gerecht macht oder der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserströme. Und dann kommt noch ein zweiter Engel, der berichtet von dem Sieg über das Böse und der dritte kündigt das Gericht an. Das Evangelium wird also bis ans Ende der Erde, bis zum Schluss weiter verkündigt. Gott tut es mit uns, er tut es aber auch ohne uns. Es muss verkündigt werden. Gerettet sein, so sagen wir, gibt doch Retter Sinn. Und als Jesus dieses Vermächtnis, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, den Jüngern gegeben hatte, wurde er, nachdem er das sagte, aufgehoben in den Wolken des Himmels. Seitdem leitet er seine Gemeinde, sitzend zur Rechten des Vaters, durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit demselben Auftrag durch diese Zeit. Also so wie am Anfang der Bildung der Gemeinde durch die Kraft Gottes diese Bildung geschah, geschieht sie auch heute. Sie geschieht durch nichts anderes. Keiner kann den anderen überreden mit menschlicher Kunst. Keiner kann dem anderen echt helfen, losgelöst zu werden von seinem alten Leben, dem sündigen Leben. Keiner kann dem anderen in Wahrheit helfen, ein Leben der Freude zum Ewigen zu führen. Alles muss durch die Kraft Gottes geschehen. Sie soll in uns sein, wir sollen Zeugen sein davon und andere sollen es auch erfahren. Darum noch einmal diesen Text. Bleibt zu Jerusalem, sagt der Herr, wartet auf die Verheißung des Vaters. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Jünger sein. In Jerusalem, in Judäa, Samarien, bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Zeuge sein. Christi Zeuge sein.